Wir beratschlagten kurz und entschieden uns dann für einen Angriff. Als die Gegner die Größe der Gefahr und die Vergeblichkeit des Widerstands einsahen, baten sie um Gnade. Der Kapitän versprach ihnen, das Leben zu schenken, wenn sie ihre Meuterei bereuen und wenn sie ferner schwören wollten, dem Kapitän treuen Beistand zum Wiedergewinnen des Schiffes und zur Rückkehr nach Jamaika zu leisten, woher sie gekommen waren. Das taten sie allesamt. Ich hatte nichts dagegen einzuwenden, machte aber zur Bedingung, dass die nun Gefangenen an Hand und Fuß gefesselt bleiben müssten, solange sie auf der Insel verweilten. Jetzt erst bot sich die Gelegenheit für mich und den Kapitän, den Bericht unseres gegenseitigen Schicksals auszutauschen. Ich begann und erzählte ihm meine ganze Geschichte, die er mit Aufmerksamkeit und Verwunderung anhörte. Daraufhin zeigte ich ihm und seinen beiden Gefährten meine Festung, und zwar auf dem Wege, auf welchem ich diese selbst verlassen hatte, nämlich über den Hügel. Dort stärkten sie sich mit dem, was ich an Lebensmitteln vorrätig hatte. Alles, was sie sahen, erfüllte sie mit höchstem Erstaunen. Der Kapitän bewunderte besonders die Befestigung meiner Wohnung und wie vollkommen ich meinen Zufluchtsort durch das kleine Wäldchen versteckt hatte. Ich hatte es vor nun beinahe 20 Jahren angelegt und es war, da die Bäume hier viel rascher als in England wachsen, schon stattlich groß und so dick geworden, dass man es nur durch den von mir gebahnten, gewundenen Pfad passieren konnte. Für jetzt war aber unsere wichtigste Aufgabe, das Schiff wieder in unsere Gewalt zu bekommen. Der Kapitän gestand, dass er durchaus nicht wisse, was dazu für Maßnahmen zu ergreifen seien. Es befänden sich nämlich noch 13 Mann an Bord, die, weil sie sich auf die Meuterei eingelassen hätten, alle nach dem Gesetz bestraft werden müssten. Es sei ihnen bekannt, dass sie bei ihrer Rückkunft nach England sofort auf die Galeeren oder als Sträflinge in englische Kolonien gebracht würden, und daher sei ein Angriff auf sie bei unserer geringen Zahl unmöglich. Ich vermutete, dass die Schiffsmannschaft sicherlich, um nachzusehen, was aus ihren Kameraden und dem Boot geworden sei, binnen kurzer Zeit in ihrem anderen Boot zur Insel kommen, vielleicht Waffen mitbringen und uns dann überlegen sein würde. Deshalb schlug ich als erstes vor, das Boot, welches bei uns auf dem Sand lag, seeuntüchtig zu machen. Wir nahmen die Waffen und was sich sonst an Gegenständen darin befand heraus. Dazu gehörte auch eine Flasche Branntwein, eine andere mit Rum, etwas Schiffszwieback, ein Pulverhorn und ein großes 5 bis 6 Pfund schweres Stück Zucker in Segeltuch eingewickelt. All dies war mir sehr willkommen, besonders aber der Branntwein und Zucker, die ich seit vielen Jahren entbehrt hatte. Als diese Dinge an Land gebracht waren, die Ruder, der Mast, das Segel und das Steuerruder hatten wir bereits vorher weggeschafft, bohrten wir noch ein Loch in den Boden des Fahrzeugs, so dass dieses keinesfalls in Windeseile weggebracht werden konnte. Während wir noch berieten und mit großer Anstrengung das Boot so weit an den Strand gezogen hatten, dass es die Flut nicht mitführen konnte, hörten wir plötzlich vom Schiff einen Schuss und bemerkten, dass das Boot durch allerlei Signale dorthin zurückgerufen werden sollte. Wiederholtes Feuern und Signalisieren blieb jedoch fruchtlos. Jetzt sah ich mit Hilfe meines Fernglases, dass die Mannschaft ein anderes Boot aussetzte. Bei seinem Herankommen erkannten wir, dass sich nicht weniger als 10 Mann darin befanden. Wir machten uns nun daran, unsere Gefangenen zu trennen. 2 davon, denen der Kapitän weniger als den übrigen traute, wurden unter der Führung Freitags und eines der 3 von uns befreiten Männer in meine Höhle entsendet, wo sie entfernt genug waren, um nicht gehört oder entdeckt werden zu können. Dort wurden sie mit Lebensmitteln versehen und sie versprachen, ihre Gefangenschaft geduldig zu ertragen. Die übrigen Gefangenen wurden noch besser behandelt, 2 blieben jedoch gebunden, weil auch ihnen der Kapitän nicht völlig traute. Die anderen 2 wurden unter meinen Befehl gestellt, nachdem sie feierlich gelobt hatten, mit uns zu kämpfen, wenn es nötig sei. Wir waren jetzt zusammen 7 Männer und ich zweifelte nicht, dass wir mit den 10 Ankömmlingen ganz leicht fertig werden würden, vor allem weil der Kapitän versichert hatte, es seien mehrere ehrenwerte Leute unter ihnen. Sobald die Fremden zu der Stelle gekommen waren, wo das andere Boot lag, sprangen sie an Land und zogen ihr Fahrzeug hinter sich her. Kaum gelandet eilten sie zu ihrem anderen Boot und sahen mit großem Erstaunen, dass es gänzlich ausgeplündert und mit einem großen Leck durchbohrt war. Nachdem die Neuangekommenen eine Weile über die Ursache dieser Beschädigung nachgesonnen hatten, ließen sie aus Leibeskräften mehrere Male ein brüllendes »Hallo« erscheinen, um von ihren Gefährten gehört zu werden. Es blieb jedoch vergeblich.

Die Gefangenen schienen außerordentlich dankbar für dieses Angebot zu sein und versicherten, sie wollten es weit lieber riskieren, hier zu bleiben, als in England für die Meuterei bestraft zu werden. Also ließen wir die dankerfüllten Gefangenen losbinden. Jetzt bereitete ich mich darauf vor, an Bord zu gehen. Die folgende Nacht jedoch wollte ich noch auf der Insel verweilen und forderte daher den Kapitän auf, sich aufs Schiff zu begeben, dort alles in Ordnung zu bringen und am nächsten Morgen eines der Boote zu mir zu schicken. Mit den freigegebenen Gefangenen führte ich ein ernstes Gespräch über ihre Zukunft. Ich erzählte ihnen von meiner Ankunft und meinen Erlebnissen auf der Insel, zeigte ihnen meine Festungswerke, gab ihnen an, wie ich mein Brot bereitet, mein Getreide gesät, meine Trauben behandelt hatte. Kurz, ich wies sie auf alles hin, was für das Leben auf dieser Insel wichtig war. Dann gab ich ihnen meine Feuergewehre, 5 Musketen und 3 Vogelflinten. Ferner erhielten sie 3 Säbel und 1,5 Fass Pulver, denn so viel besaß ich noch, da ich nach den ersten Jahren nur wenig mehr gebraucht hatte. Auch beschrieb ich ihnen, wie ich die Ziegen behandelt, sie fett gemacht und gemolken und wie ich Butter und Käse bereitet hatte. Ich versprach den Kapitän darum zu bitten, weitere 2 Pulverfässchen zurückzulassen, sowie einiges an Saatgut. Nachdem dies alles besorgt war, begab ich mich am nächsten Tag an Bord. Wir bereiteten uns vor, sofort unter Segel zu gehen, lichteten jedoch noch nicht am selben Abend die Anker. Zur Flutzeit schickten wir das Boot an Land und ließen den Zurückgebliebenen die versprochenen Gegenstände überbringen, zu denen der Kapitän auf meine Veranlassung noch ihre Koffer und Kleidungsstücke hinzugefügt hatte. Sie nahmen alles dankbar auf. Auch ermutigte ich sie, indem ich versprach ihnen, wenn es in meiner Macht stünde, ein Schiff zuzuschicken, das sie mitnähme und dass ich sie überhaupt nicht vergessen würde. Beim Abschied von der Insel nahm ich als Erinnerungsstücke die große Ziegenfellmütze mit an Bord, die ich mir selbst gemacht hatte, sowie meinen Sonnenschirm und einen meiner Papageien. Auch das einst aus dem Schiffswrack geborgene Geld vergaß ich nicht. Es hatte so lange nutzlos dagelegen, dass es ganz schwarz geworden war und erst nachdem ich es ein wenig gerieben hatte, wieder für Silber gelten konnte. So verließ ich denn, wie ich aus dem Schiffskalender ersah, am 19. Dezember des Jahres 1684 das Eiland, nachdem ich 28 Jahre, 2 Monate und 19 Tage darauf zugebracht hatte. Nach langer Fahrt und nach 35-jähriger Abwesenheit betrat ich am 11. Juni des Jahres 1685 wiederum die englische Erde. So habe ich also Bericht erstattet vom ersten Teil meines Schicksals und abenteuerreichen Lebens, eines Lebens, das so reich an Abwechslung war, wie es die Welt wohl nur selten wird aufweisen können. Meine Plantage in Brasilien ließ ich übrigens verkaufen, so dass ich zu einem stattlichen Vermögen kam. Man sollte nun glauben, in meiner jetzt so guten Vermögenslage hätte ich keinen Gedanken mehr daran verschwendet, an weitere Wagnisse zu denken, und das wäre auch sicher der Fall gewesen, wenn nicht gewisse Umstände. Nun gut, ich war nun einmal an ein unstetes Leben gewöhnt, hatte weder Familie noch ausgedehnte Verwandtschaft und auch trotz meines Reichtums kaum Freunde. Dazu kam, dass ich, nachdem ich meine Pflanzung in Brasilien abgegeben hatte, die Erinnerung an dieses Land nicht aus dem Sinne schlagen konnte und große Lust hatte, wieder einmal einen Ausflug dorthin zu machen. Besonders lebhaft aber war mein Verlangen, meine Insel einmal wiederzusehen. Fast 7 Jahre lang aber stellte ich meinen Plan zurück, wieder auf hohe See zu gehen. Während dieser Zeit nahm ich mich zunächst meiner beiden Neffen an, der Kinder eines meiner Brüder. Den einen ließ ich zum Seekapitän ausbilden und als ich ihn nach Ablauf von 5 Jahren zu einem verständigen, tapferen und unternehmungslustigen jungen Mann herangewachsen sah, übergab ich ihm ein gutes Schiff und schickte ihn auf die Weltmeere. Gerade dieser junge Bursche aber war es, der mich später zu neuen Abenteuern verleitete. Inzwischen hatte ich mich in England häuslich eingerichtet. Was das Wichtigste ist, ich hatte eine vorteilhafte und mich völlig zufriedenstellende Ehe geschlossen, aus der mir 3 Kinder, 2 Söhne und eine Tochter geboren wurden. Als mein Neffe gerade von einer mit gutem Erfolg bestandenen Reise zurückgekehrt war, gewann meine Sehnsucht nach fernen Ländern und Inseln die Überhand und veranlasste mich, im Schiff meines Neffen als Privatkaufmann nach Ostindien zu reisen. Dies geschah im Jahre 1694. Auf dieser Reise besuchte ich auch die junge Kolonie auf meiner Insel. Ich fand dort meine Nachfolger und ließ mir genauen Bericht erstatten. Ich verweilte an die 3 Wochen auf der Insel. Bei meiner Abreise ließ ich zur Unterstützung der Bewohner allerlei notwendige Dinge zurück, insbesondere Waffen, Pulver, Schrot, Kleider, Werkzeuge und dergleichen mehr, sowie auch 2 Handwerksleute, die ich von England mitgebracht hatte, nämlich einen Zimmermann und einen Schmied. Außerdem teilte ich die Insel unter den Bewohnern auf und behielt für mich das Eigentumsrecht am Ganzen. Nachdem ich das alles in Ordnung gebracht und die Bewohner verpflichtet hatte, die Insel nicht zu verlassen, nahm ich von dieser Abschied. Später übersendete ich ihnen von Brasilien aus 5 Kühe, darunter 3 trächtige, sowie auch einige Schafe und Schweine, die bei meinem nächsten Besuch auf der Insel sich beträchtlich vermehrt hatten. Hiervon jedoch, sowie von einigen sehr seltsamen Begebenheiten, die ich auf meinen weiteren Fahrten 10 Jahre später erlebt habe, berichte ich vielleicht noch einmal in Zukunft. Robinson Crusoe. Ein Inselabenteuer von Daniel Defoe. Gelesen von David Nathan. Hörbuchbearbeitung von Michael Schulte. Eine Orca-Produktion 2012. Weitere Geschichten findet ihr unter www.orca.de.